Listening to WUVT FM 90.7 Blacksburg. independent music 24/7. It's WUVT-FM. Der junge Mann betrat eines Tages den Spiegelsaal und entdeckte eine Spiegelung seines Selbst. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Manchmal sah er sein wirkliches Gesicht und manchmal einen Fremden, den kannte er nicht. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Manchmal verliebte er sich in sein Spiegelbild und dann wiederum sah er ein Zerrbild. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas. Er schuf die Person, die er sein wollte, und wechselte in eine neue Persönlichkeit. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. der Künstler lebt im Spiegel, mit dem Echo seines Selbst. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Machen sich zurecht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars machen sich zurecht im Spiegelglas. Hi, I'm Lance Briggs for PETA. Each winter, countless dogs struggle to survive long, lonely days and nights outside in the freezing cold and rain. Many freeze to death or suffer from exposure, frostbite, and hypothermia because of a lack of even the most basic shelter and care. They suffer terribly in all weather extremes. Please, be your dog's biggest defender. Make them a part of your family. Let them live indoors and provide them with lots of love and affection. Thank you. Thank you. Yes. is doom. There's something approaching the island. 408, Mr. Tracy. Okay then, Brains. Keep tabs on it. Okay, Mr. Tracy. 408? Well, that's not a commercial flight path. No, it's quite unusual, I must say. What are we going to do, Father? What do you expect us to do, intercept? No, as long as our base remains undiscovered, it's unlikely that anyone will attack the island. There is one thing we should do, though, Father. Yeah. And what's that? Operation Cover-Up. Right. Thank you.

We are back, and we are looking at a pretty lopsided matchup, Jim. That's right, Ron. I mean, in one corner, we've got a 175-pound guy, and in the other, a 6,000-ton heavyweight train? Jim, this guy has no idea what he's getting himself into. It's no contest. Every day, people tempt fate and die trespassing on railroad tracks. See tracks, think train. We'll be right back. Allons-y, faisons un tour à la tour Eiffel, à rencontrer cette japonaise.